Die Mädchen huschten hinüber in das gemeinsame Zimmer von Mary Ann und Victoria. Beth entschuldigte sich nochmal vielmals für den Schlamassel, in den sie die Freundin gebracht hatte, und war froh, dass Mary Ann ihr nicht lange böse sein konnte. Kurz darauf kam auch Victoria hinzu, und nachdem sie sich abgetrocknet und andere Kleider angezogen hatten, präsentierte Mary Ann ihr Tagebuch. Was ist das? Ein Tagebuch? Ja, Mrs. Bingles Tagebuch aus dem Jahre 1906 bis 1907. Komm zu mir auf das Bett. Das muss ich sehen. Oh, seht mal, Mrs. Bingle hatte aber früher eine schöne Handschrift. Die hat sie aber im Laufe der Jahre verloren. Manchmal kann ich es kaum lesen, wenn sie etwas an die Tafel schreibt. Das liegt aber nicht an der Schrift. Du brauchst schließlich eine Brille. Nee, bevor ich nicht verheiratet bin, trage ich keine Brille. Sonst ende ich noch wie Mrs. Bingle, als alte Jungfrau. Hier schreibt sie etwas über Agnes. Die neue Schülerin wirkt sehr ruhig und wohlerzogen. Ich erwarte von ihr keine Störung im Unterricht. Da steht nichts mehr über sie. Da auch nicht. Ist ja spannend. Da auch nicht. Ah, hier. Agnes Beteiligung im Unterricht ist ungenügend. Das Mädchen beteiligt sich kaum. Der Onkel schickt pünktlich das Schulgeld. Steht da denn nicht etwas Interessanteres drin? Was habt ihr denn erwartet? Warte. Was soll auch schon da drin stehen? Ich lese mal vor. Das Schulgeld ist schon wieder überfällig. Ich werde das Mädchen wieder zur Küchenarbeit heranziehen müssen. Wieder kein Geld. Anscheinend ist dem lieben Onkel das Geld ausgegangen. Wieder kein Geld. Vielleicht ist er auch gestorben und deswegen kam kein Schulgeld mehr. Hier geht's weiter. Stumm befolgt sie alle meine Anweisungen. Doch ihr Blick drückt Hass aus. Und diese schrecklichen roten Haare. Heute entdeckte ich eins im Essen. Ich werde Agnes bestrafen. Sie hat sie anscheinend überhaupt nicht gemacht. Hör zu. Welch schreckliches Ereignis. Agnes Wilbur verbrannte heute qualvoll. Ich befürchte, dass es meine Schuld war. Ich habe sie im Keller eingesperrt und wollte sie dieses Mal einige Stunden ausharren lassen. Ihr Blick war heute so hasserfüllt, so dass ich sie nicht in meiner Nähe haben wollte. Wie es dazu kam, dass sich im Kellerraum ein Feuer ausbreitete, konnte der zuständige Brandmeister nur vermuten. Die kleine Petroleumlampe hatte ich ihr als Lichtquelle dagelassen. Sie muss sie umgestoßen Mary haben. Mary Ann, welches Datum hatte der Zeitungsartikel von Mr. Horowitz? Ich glaube, es war der 16., oder? Ja, der 16. August 1907. Und heute haben wir den 14. August 1921. Morgen Nacht jährt sich ihr Todestag zum 14. Mal. Und Agnes wurde 14 Jahre alt. Meinst du, das hat etwas zu bedeuten? Zumindest in den Schauerromanen legen die Geister sehr viel Wert auf solche Jahreszahlen. Also wäre morgen so ein Stichtag. Oh, Mrs. Bingle. Beth, du hast dein eigenes Zimmer, also lungere hier nicht bei den großen Mädchen herum. Ich werde sowieso nachher noch ein Wörtchen mit dir zu sprechen haben. Ich habe von deinen Eltern nun schon das zweite Mal kein Geld erhalten. Das geht so nicht. Es tut mir leid, Mrs. Bingle. Wir werden sehen, ob wir das nicht mit Küchendienst für dich kompensieren können. Ja, Mrs. Bingle. Und nun zu euch zwei. Mr. Bradley berichtete mir, dass ihr euch im Keller herumgetrieben haben sollt. Mir scheint, ihr habt zu viel Freizeit. Nein, Mrs. Bingle, wir haben nur die Katze gesucht, die sich im Keller verlaufen hatte. Ist doch so, Mary Ann. Ja, die Ärmste war ganz verschreckt. Ihr habt nichts im Keller verloren. Und damit ihr den morgigen Tag nicht auch noch sinnlos verplempert, habe ich euch einige Mathematikaufgaben mitgebracht. Ich erwarte, dass ihr mir am Montag die Lösungen präsentieren könnt. Haben wir uns verstanden? Ja, Mrs. Bingle. Puh. Gut, dass sie nicht gesehen hat, wie ich das Tagebuch unter der Bettdecke verschwinden lassen habe. Diese Hexe, das ist so gemein. Sieh mal, wie viele Aufgaben das sind. Da sind wir morgen bestimmt den ganzen Tag mit beschäftigt. Das war's dann wohl erstmal mit unseren Nachforschungen.